Die Richter in Karlsruhe waren es nicht, die mit ihrer heutigen Entscheidung die Spickmichseite lahmgelegt haben. Das waren vermutlich eher die vielen neugierigen Besucher, die wissen wollten, wie denn dieses Internetportal die Persönlichkeitsrechte von Lehrern verletzen soll. So jedenfalls empfand es eine Lehrerin in Nordrhein-Westfalen und klagte sich durch die Instanzen. In ihrem Unterrichtsfach Deutsch hatte sie von Schülern die Durchschnittsnote 4,3 bekommen. Unterstützt wurde sie auf ihrem Klageweg unter anderem vom Lehrerverband Bildung und Erziehung, der den Spickmich-Betreibern mediale Hinrichtungen ankreidet. Lehrer würden durch die Noten ihrer Schüler an den Pranger gestellt und diffamiert. Das mag in manchen Fällen so sein. Dabei sollte aber nicht unerwähnt bleiben, dass ein Großteil der Lehrerschaft auf der Seite durchaus gut wegkommt. Der Notenschnitt liegt immerhin bei 2,7. Warum also die Aufregung? Mit Spickmich haben Schüler ein virtuelles Ventil bekommen, durch das sie Dampf ablassen können. Sie können in die machtvolle Rolle des Notenverteilers schlüpfen. Vielleicht ist ihre Bewertung an manchen Stellen einfach nur subjektiv gefärbt mit Wut und Frust über den Lehrer vor ihrer Nase. Aber können sich Lehrer umgekehrt bei ihrer Notengebung gänzlich von einer subjektiven Haltung freimachen? Mit ihren Noten geben die Schüler nach außen, was sich in den vier Wänden ihres Klassenzimmers abspielt. Die Lehrer werden damit in eine Rolle gedrängt, die ihnen nicht vertraut ist. Denn sie sind zwar diejenigen, die Tag ein, Tag aus mit ihren Noten und Empfehlungen über Schülerschicksale entscheiden, aber einer Bewertung ihrer eigenen Leistung müssen sie sich nicht aussetzen. Noch immer fehlt es an den meisten Schulen an einer Kultur der Kritik, der Rückmeldung, der regelmäßigen Unterrichtsauswertung. Wenn man Lehrer tatsächlich vor der eben zitierten medialen Hinrichtung im Netz schützen will, muss man sie aus der Rolle des Einzelkämpfers befreien. In diese Rolle rutschen sie nämlich, sobald sie das Referendariat hinter sich haben. Danach müssen sie keine Unterrichtsbesuche mehr fürchten, danach gibt es keine Noten mehr für gute oder schlechte didaktische Leistungen. Die Gesellschaft verlässt sich darauf, dass Lehrer ihren Job schon machen werden. Doch Vertrauen ist gut, Kontrolle wäre besser. Solange Schüler das Gefühl haben, dass diese Kontrolle fehlt und den Lehrern ohnehin niemand auf die Finger schaut, werden sie sich auf spickmich.de austoben. Den richterlichen Segen dafür haben sie mit der heutigen Entscheidung des BGHs jedenfalls.